Karte aufdichten, du bist für mich all mein Glück. Komm zurück, wird mein Herz immer zu, nun erfülle du mein Geschick. Ist der Weg auch weit, führt er dich und auf mich in die Seligkeit. Darum bitt ich dich vollkommen zurück. Komm zurück.